Aus Anlass des 20. Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 72. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas widmete eine nigerianische Persönlichkeit dem verehrten Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Abdullahi Adamo, Vorsitzender des Senatsausschusses für Landwirtschaft und Entwicklung der Dörfer bei der Nationalversammlung Nigerias und Mitglied des Senats, übergab am 9. Oktober dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVK in Nigeria das Geschenk für Genossen Kim Jong-un.